Am 13. und 14. September fand im Amt des Hydrometeorologischen Dienstes das nationale wissenschaftlich-technische Seminar im Bereich des Hydrometeorologischen Dienstes statt, das vom Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas veranstaltet wurde. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter, Lehrer, Forscher, Wettervorhersager und Doktoranden aus mehreren Einheiten wie der Kim Il-sung-Universität, dem Amt des Hydrometeorologischen Dienstes und den Zweigämtern des Hydrometeorologischen Dienstes in den Bezirken. Auf dem Seminar, das in Sektionen Meteorologie und Hydrologie geteilt stattfand, wurden mehr als 70 wertvolle Materialien über wissenschaftlich-technische Erfolge bei der Forschungsarbeit für genaue Wettervorhersage vorgestellt. Es wurden auch die Erfahrungen dabei ausgetauscht, die Wettervorhersage auf einem hohen Niveau zu verwissenschaftlichen und darin die IT einzuführen, im Einklang mit den natürlichen und geografischen Besonderheiten Koreas und den Forderungen der sich entwickelnden Realität, die Beobachtungsnetze zu vervollständigen und die Wetterbeobachtungsanlagen zu modernisieren. Außerdem wurden die Forschungsprojekte für die wissenschaftliche und rationelle Nutzung der Wasserressourcen für Wasserkraftwerke und Bewässerungswasserbecken veröffentlicht.